Einladen und begrüßen möchten wir Sie heute Abend zur ersten Folge unseres zweiteiligen Hörspiels »Die Vermessung der Welt« nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Killmann. Mit seinem vierten Buch gelang dem 1975 in München geborenen Schriftsteller, der in Wien lebt, einer der größten literarischen Erfolge der letzten Jahrzehnte. Allein in Deutschland wurde Killmanns Roman über 1 Million Mal verkauft. Weltweit wurde er inzwischen in über 20 Sprachen übersetzt. Er handelt vom Leben zweier deutscher Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Beide wurden weltberühmt. Der Mathematiker, Astronom und Physiker Carl Friedrich Gauss und der weltreisende Naturforscher Alexander von Humboldt. Unabhängig voneinander versuchten beide, die Welt zu vermessen. Der eine empirisch, der andere durch seine Ratio. Nur ein einziges Mal, 1828, auf dem Deutschen Naturforscherkongress in Berlin, sind die beiden Geistesgrößen einander begegnet. Killmanns Doppelporträt zweier urdeutscher Wissenschaftler steckt dabei voller Komik und Tragik. Killmann beschreibt die mit dem Forscherdrang verbundenen persönlichen Defekte, die Einsamkeit, die persönlichen Ängste. Es ist, so der Autor selbst, auch eine satirische, spielerische Auseinandersetzung mit dem, was es heißt, deutsch zu sein. Kommen Sie, Eugen. Es sind nur noch wenige Schritte. Aber ja doch, Montblanc. Allein, ich hätte kaum vermutet, dass die berühmte Humboldtsche Eile derart Spuren bei Ihnen hinterlassen hat. Bitte, so gehen Sie doch ein wenig langsamer. Aber Sie müssen doch später Ihr Schiff erreichen. Sollten wir uns nicht sputen, werden wir wohl kaum Zeit noch Gelegenheit finden, uns en Detail über unsere großen Männer auszutauschen. Wahr? Große Männer? Das mag Ihnen wohl mit Ihrem Humboldt so erscheinen. Gauss, der Vater, er war weniger groß. Die Vermessung der Welt. Nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Killmann. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Musik Claudio Puntin. Erster Teil. Wie lange geht es denn noch in diesem Galopp? Wurde ich dem Tonvater Jahn entzogen, um hier höllischere Übungen abzuhalten? Ein wenig Geduld noch, Eugen. Schauen Sie nur. Dort drüben, da ist ja schon der alte Drachenbaum, der Humboldt so ins Gemüt fuhr. Und darum schleppen Sie mich hierher? Einen besseren Ort zu resümieren finden wir nicht. Und hier, auf Teneriffa, gerieten Humboldt und ich erstmals aneinander. Ja, und was sollte dieser Baum damit zu tun haben? Humboldt verließ geradezu die Contenance bei seinem Anblick. Das will etwas heißen. Dass dieser Baum riesenhaft und wohl Jahrtausende alt ist. Er ist hier gewesen, noch vor den Spaniern und vor den alten Völkern. Humboldt legte seine Wange ans Holz, hielt inne. Er ist da gewesen vor Christus und Buddha, Platon und Tamerlan. Doch plötzlich wich er zurück. Alles stirbt. Alle Menschen, alle Tiere, immerzu. Nur einer nicht. Humboldt wischte sich die Tränen ab und sah erschrocken um sich, ob ihn jemand gesehen habe. Ach. Und? Weiter? Dann, um wieder Herr seiner Contenance zu werden, machte er sich auf die Suche nach mir. Nur darum sitzen wir nun hier? Eben, um solcherlei auszutauschen. unsere Geschichten von diesen großen Herren, die sie uns in schwachen Momenten erzählt haben. Und schließlich sind wir doch durch die Begegnung Humboldts und Gauss in Berlin irgendwie miteinander in Beziehung gesetzt, nicht? Ach, Monsieur Bonpland, wie recht Sie doch haben. Ohne Herrn Humboldt und, so schwer es mir auch über die Lippen geht, ohne meinen Vater säße ich jetzt wohl im Gefängnis. Statt hier auf Teneriffa, kurz vor Ihrem Sprung in die neue Welt. Also? Gut, so sei es drum. Doch um eines bitte ich. Das da wäre? Wahrhaftigkeit. Nur keine Verklärungen. Es wäre mir ein Greuel, der Ehrfurcht vor meinem Vater zu viel Raum zu gewähren. Genau darauf hoffte ich, liebe Eugen. Sie glauben wohl kaum, wie oft ich selbst Humboldt die Pest und anderes an den Hals gewünscht habe. Sie also auch? Wie erstaunlich. Aber ist es ein Wunder? Mein Vater hat mich immer nur einen Schwachkopf geheißen, einen Versager. Gauss, Humboldt, Humboldt, Gauss. Allein wer spricht heute noch von uns? Eben. Und mithin wollen wir diese Geschichten einmal aus unserer Sicht erzählen. Also sei es denn. Ich könnte beginnen mit unserer Reise nach Berlin. Oder möchten Sie eröffnen? Nun, die kleine Humboldtsche Drachenbaum-Anekdote ist berichtet. Den Fortgang gedenke ich später nachzureichen. Schon gut, ich verstehe. Ich erinnere mich noch sehr genau, als Vater und ich uns eines Morgens im Jahre 1828 auf den Weg nach Berlin machten, um euren Humboldt zu treffen. Und der Weg ist weit. Also steh nun bitte auf. Ich wollte nie dorthin. Monatelang habe ich mich geweigert. Nur weil Alexander von Humboldt so hartnäckig geblieben ist, habe ich in einem schwachen Moment und in der Hoffnung, der Tag käme nie, zugesagt. Ja, das mag sein. Doch wenn der größte Mathematiker des Landes, der am Deutschen Naturforscherkongress in Berlin teilnehmen soll, sich nun im Bette versteckt, dann kann ich nicht anders, als dich ermahnen. Vater klammerte sich ans Kissen und schloss die Augen, um Mutter zum Verschwinden zu bringen. Doch als er sie wieder öffnete und sie noch immer da war, nannte er sie lästig, beschränkt und das Unglück seiner späten Jahre. Ich will nicht nach Berlin, ihr Quälgeister! So beruhige er sich doch, Gauss. Ach, lasst mich doch einfach im Bett. Man wird gut für dich sorgen, du wirst bald wieder daheim sein. Alles wird so schnell vorbeigehen wie ein böser Traum. Die Fahrt war qualvoll. Vater nannte mich ständig einen Versager, nahm mir den Knotenstock ab und stieß mit aller Kraft nach meinem Fuß. Ach, wann wird meine Tochter endlich heiraten? Warum will die denn keiner? Wo ist das Problem? Nun, das ist, weil... Raus mit der Sprache! Also, um ehrlich zu sein, die Schwester ist nicht eben hübsch. So... Gib mir ein Buch, Versager. Hier. Friedrich Jahn? Deutsche Turnkunst. Eines meiner Lieblingsbücher. Ach, diese neumodische Lederfederung. Da wird einem ja noch übler, als man es gewohnt ist. Bald werden Maschinen die Menschen mit der Geschwindigkeit eines abgeschossenen Projektils von Stadt zu Stadt tragen. Dann kommt man von Göttingen in einer halben Stunde nach Berlin. Nun ja, Vater. Seltsam und ungerecht ist das. So recht ein Beispiel für die erbärmliche Zufälligkeit der Existenz. Dass man in einer bestimmten Zeit geboren und ihr verhaftet ist, ob man will oder nicht. Es verschafft einem einen unziemlichen Vorteil vor der Vergangenheit und macht einen zum Clown der Zukunft. Ja, aber Vater, so schlimm... Sogar ein Verstand wie der meine hätte in frühen Menschheitsaltern oder an den Ufern des Orinoco nichts zu leisten vermocht, wohingegen jeder Dummkopf in 200 Jahren sich über mich lustig machen und absurden Unsinn über meine Person erfinden kann. Ja, aber wer sollte denn... Lass mich jetzt lesen, Versager. Ich starrte angestrengt aus dem Kutschenfenster, um mein vor Kränkung und Wut verzerrtes Gesicht zu verbergen. Gymnastikgeräte. Vorrichtungen, die dieser Jan sich ausgedacht hat, damit man auf ihnen herumklimmen kann. Pferd, Balken, Bock. Der Kerl ist von Sinnen. Ach, raus damit. Vater, das ist meins gewesen. Genau so ist es mir vorgekommen. Er schlief ein und wachte bis zum Pferdewechsel an der Grenzstation nicht mehr auf. Eure Pässe? Hier, bitte. Eugen Gauss, wie wohl Student, ist unbedenklich und darf in Begleitung des Vaters preußischen Boden betreten. Und ihr? Euren Pass bitte. Ich habe keinen. Keinen Pass? Keinen Zettel? Keinen Stempel? Nichts? Zum letzten Mal habe ich Hannovers Grenzen vor 20 Jahren überschritten. Damals hatte ich keine Probleme. Die Naturforscherversammlung findet unter Schirmherrschaft der Krone statt. Als ihr Ehrengast ist mein Vater gewissermaßen vom König eingeladen. Einen Pass, bitte. Ihr könnt das nicht wissen, aber mein Vater ist Mitglied aller Akademien und wird seit früher Jugend Fürst der Mathematiker genannt. Man sagt, Napoleon habe meinetwegen auf den Beschuss Göttingens verzichtet. Napoleon! Ich wurde blass. Allerdings. Einen Pass! Vater legte den Kopf auf seine Arme. Ich stieß ihn an. Vater... Mir ist es egal. Das alles wird enden. Ich will nach Hause. Deutschland wird frei sein. Und gute Bürger werden unbehelligt leben und reisen. Gesund an Körper und Geist und kein Papierzeug mehr brauchen. Ihren Ausweis sofort! Zum Teufel! Halt! Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Lass uns weiterfahren. Sofort! Das Gendarmenhäuschen stand leer. Ich wuchtete mit dem Kutscher den Schlagbaum in die Höhe und wir fuhren auf preußischen Boden. Differentialgeometrie. Man kann kaum ahnen, wohin der Weg in die gekrümmten Räume noch führen wird. Ich selbst begreife erst in groben Zügen. Sei froh über deine Mittelmäßigkeit, Eugen. Manchmal wird einem Angst und Bange. Danke. Freiheit und Zufall sind eine Frage der mittleren Entfernung. Eine Sache des Abstands. Verstehst du? Ja, so ungefähr. Doch die Regeln der Wahrscheinlichkeit sind keine Naturgesetze. Ausnahmen sind möglich. Zum Beispiel ein Intellekt wie meiner. Ich vermute sogar, dass auch die Gesetze der Physik bloß statistisch wirken und mithin Ausnahmen erlauben. Gespenster oder die Übertragung der Gedanken. Das ist ein Scherz. Ach, das weiß ich selbst nicht. Pass auf mit deiner Kutsche! Man hat eben erst angefangen, Paläste, einen Dom und ein Museum für die Funde von Humboldts großer Expedition zu errichten. In ein paar Jahren, da wird Berlin eine Metropole sein wie Rom, Paris oder St. Petersburg. Niemals. Widerliche Stadt. Gauss! Humboldt, ein kleiner alter Herr mit schlohweißen Haaren, kam die Treppe herunter. Gauss! Welche Ehre! Dahinter ein Mann, der ein Gestell mit einem Holzkasten trug. Was für ein großer Moment für Deutschland, für die Wissenschaft, für mich selbst. Lassen Sie sich... umarmen. Jetzt! Das ist Herr Daguerre, mein Schützling, der an einem Gerät arbeitet, welches den Augenblick auf eine lichtempfindliche Silberjodidschicht bannen und der fliehenden Zeit entreißen wird. Bitte auf keinen Fall bewegen. Nach Hause. Nur einen Augenblick, 15 Minuten etwa. Still! Ja, so lass. Bitte die Irren. Vor kurzem hat es noch viel länger gedauert, lieber Gauss. Bei den ersten Versuchen habe ich gemeint, mein Rücken hält es nicht aus. Lassen Sie mich auf der Stelle los. Still, auf keinen Fall bewegen. Hier gibt es keine frühe oder späte Stunde. Hier gibt es nur Arbeit und die wird getan. Was ist hier los? Nicht bewegen. Was ist hier los? Später. Das ist eine Zusammenrottung. Entweder man geht sofort auseinander oder ich werde amtshandeln. Ich bin Kammerherr. Was bitte? Kammerherr! So gehen Sie doch bitte aus dem Bild. Angehöriger des Hofes. Erstens kann das nun aber jeder sagen. Zweitens gilt das Versammlungsverbot für alle. Nun reicht es aber. Aber Vater. Und der da ist offensichtlich Student. Da wird es besonders heikel. Geht doch aus dem Bild. Wenn ihr euch nicht gleich davon macht, bekommt ihr Schwierigkeiten, die ihr euch noch gar nicht vorstellen könnt. Oh, spricht man nicht mit einem Beamten. Jetzt. 5 Minuten. Es ist aber genug. Ach, nein. Oh, jetzt ist der Moment für immer verloren. Wie alle anderen. Wie alle anderen. Die Kupferplatte. Zeichnung von etwas, das aussieht wie eine Landschaft unter Wasser. Mitten darin eine Hand. 3 Schuhe. Eine Schulter. Der Ärmelaufschlag einer Uniform. Und der untere Teil eines Ohres. Oder doch nicht? Ach je. Er warf die Platte einfach aus dem Fenster. Ich vermute mal, er hatte sie Sekunden später, wie alles, was ihm je misslungen war, vergessen. Unglaublich, dass Misserfolge aus Humboldts Erinnerung so leicht entschwinden können. Analysieren Sie seinen Charakter und Ihnen wird klar, dass er einfach nicht die Zeit hatte, Zeit zu verschwenden. Ein schönes Stichwort. Da wir mit meiner Geschichte letztlich bei Humboldt gelandet sind, wäre es nicht ein leichtes anzuknüpfen, fortzufahren? Zu gerne. Nur... Wie beginnen bei den vielen Geschichten? Mit der schicksalhaften ersten Begegnung. Schön. Ich saß eines Abends auf der Treppe von Humboldts Wohnhaus und trank Schnaps. Da Merde! Oh. Könnt ihr nicht aufpassen? Das war meine Hand. Entschuldigt bitte vielmals. Aber warum sitzt ihr auch hier? Ich wollte so wie ihr mit Baudins Expedition in die Südsee reisen. Baudin? So. Alexander von Humboldt. Habe die Ehre. Wir sahen einander an. Aimé Bonplan. Später hätte keiner von uns mehr sagen können, ob wirklich eine Vorahnung zwischen uns hin und her gegangen war, dass ein jeder von uns für den anderen wichtiger sein sollte als irgendein Mensch sonst. Frankreich? La Rochelle. Ich habe den niedrigen Himmel der Provinz erduldet, wie das Dach eines Gefängnisses. Täglich wollte ich fort. Bin dann Militärarzt geworden, aber die Universität hat meinen Titel nicht anerkannt. Während ich den Abschluss nachholte, habe ich Botanik studiert. Ich liebe Tropenpflanzen. Jetzt weiß ich nicht, was anfangen. Zurück nach La Rochelle? Dann lieber der Tod. Darf ich euch umarmen? Nein. Alexander war der jüngere zweier Brüder. Ihr Vater, ein wohlhabender Mann von niederem Adel, war früh gestorben und ihre Mutter hatte sich bei niemand Geringerem als Goethe erkundigt, wie sie ihre Söhne ausbilden solle. Ein Brüderpaar, in welchem sich so recht die Vielfalt menschlicher Bestrebungen ausdrückt. Wo also die reichen Möglichkeiten zu Tat und Genuss auf das vorbildlichste Wirklichkeit werden. Das ist in der Tat ein Schauspiel, angetan, den Sinn mit Hoffnung und den Geist mit mancherlei Überlegung zu erfüllen. Diesen Satz verstand keiner. Ich vermute, es handelt sich um ein Experiment. Nicht die Mutter und auch nicht ihr Majordomus Kund. Der eine soll zum Mann der Kultur ausgebildet werden, der andere zum Mann der Wissenschaft. Und welcher wozu? Werfen wir doch eine Münze. Was sind nun Raum und Zeit? Ad primum ergo dicendum. Also sprach Athene. Hier folgt ihr freudigen Herzen. 15 hochbezahlte Experten hielten den Brüdern Vorlesungen auf Universitätsniveau. Für den jüngeren Naturwissenschaften, für den älteren Sprachen und Literatur. Für beide Griechisch, Latein und Philosophie. 12 Stunden am Tag, jeden Tag der Woche, ohne Pause oder Ferien. Alexander, wortkarg und schwächlich, musste man zu allem ermutigen. Seine Noten waren mittelmäßig. Wenn man ihn sich selbst überließ, strich er durch die Wälder, sammelte Käfer und ordnete sie nach selbsterdachten Systemen. Mit 9 Jahren baute er den von Benjamin Franklin erfundenen Blitzableiter nach und befestigte ihn auf dem Dach ihres Schlosses. Es war der 2. in Deutschland überhaupt. Der andere stand in Göttingen auf dem Dach des Physikprofessors Lichtenberg. Nur an diesen 2 Orten ist man vor dem Himmel sicher. Kund gab den beiden Jungen Bücher zu lesen. Einmal stießen sie auf die Geschichte Agiros, des Wahnsinnigen, der seinem König abgeschworen und sich selbst zum Kaiser ernannt hatte. In einer Albtraumfahrt waren er und seine Männer den Orinoco entlang gefahren. Noch immer waren kaum Forscher in diese Gegend vorgedrungen und verlässliche Karten gab es nicht. Ich werde es tun. Ich werde dorthin reisen. Ich meine es ernst. Das ist mir klar. Der ältere Bruder rief den Diener, um Tag und Stunde zu bezeugen. Ihr wünscht, einmal werden wir froh sein, den Augenblick fixiert zu haben. Bruder. Alexander. Ob man sich wohl wieder sieht? Gewiss. In dieser oder in einer anderen Welt. Im Fleische oder im Licht. So lebt wohl. Das nenne ich zielstrebig. Er hat diesen Kindheitstraum nicht mehr losgelassen. Ja, er war besessen von der Idee. Und er musste wohl dem älteren Bruder etwas Großes entgegensetzen. Und wie ging es mit euch beiden weiter? Aimé bon plan. Wir haben Ähnliches hinter und dasselbe vor uns. Täten wir uns zusammen, wer wollte uns aufhalten? Ich verstehe nicht. Ich brauche einen Reisegefährten, ich habe Geld. Interessant. Jung sind wir beide. Entschlossen auch. Gemeinsam sind wir groß. Oder habt ihr nicht das Gefühl? Nicht wirklich, aber Ihre Begeisterung ist ansteckend. Reicht mir die Hand. Ich schlug ein. Gut, sehr gut. Und was jetzt? Wohin sonst als nach Spanien? Wir bestiegen die Pferde und ritten los. Auf dem Weg vermaß Humboldt jeden Hügel. Er klomm jeden Berg und klopfte Steinproben von jeder Felswand. Mit einer Sauerstoffmaske erkundete er jede Höhle bis in die hinterste Kammer. Die Leute glauben, wir seien heidnische Anbeter des Gestirns. Auf die Pferde! Schnell! Ist das alles nötig? Wir wollen nur nach Madrid und wären viel schneller dort, wenn wir einfach hinritten. Herrgott nochmal! Bedauere, ein Hügel, von dem man nicht weiß, wie hoch er ist, beleidigt die Vernunft und macht mich unruhig. Ein Rätsel, wie klein auch immer, lässt man nicht am Wegesrand. In Madrid regierte Minister Urquijo. Jeder wusste, dass er mit der Königin schlief. Der König war machtlos. Seine Kinder verachteten ihn, das Land fand ihn komisch. Die Kolonien waren für Ausländer gesperrt, also führte an Urquijo kein Weg vorbei. Eine Ausnahme hatte es nie gegeben. Humboldt suchte den preußischen, belgischen, niederländischen und französischen Botschafter auf. Nachts lernte er Spanisch. Luftdruck, Atmosphärica. Oh. Schlaft ihr denn niemals? Nicht, wenn ich es vermeiden kann. Nach einem Monat hatte er es geschafft, eine Audienz bei Urquijo zu bekommen. Senor Humboldt! Dieser war fettleibig, nervös und sorgenvoll. Kennt ihr nicht ein Potenzmittel? Was bitte? Senor, hören Sie, es geht nicht ums Vergnügen. Meine Macht über das Land rührt von meiner Macht über die Königin her. Ich bin nicht mehr jung. Ich verstehe. Die Inquisition ist noch mächtig. Zur Abschaffung der Sklaverei ist es ein weiter Weg. Ich weiß nicht, wie lange ich noch standhalten kann. Im wahrsten Sinne gesprochen, ihr versteht. China-Rinde aus dem Amazonastiefland, Mohnextrakt aus Afrika, sibirisches Savannenmoos und eine Blume aus Marco Polos Reisebericht. Daraus ein starker Absud, davon jeder dritte Aufguss, langsam trinken, jeden zweiten Teil. Hier. Danke, Senor Humboldt, vielen Dank. Es braucht Jahre, um alle Zutaten zu sammeln. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Mit einer Passage nach Südamerika. Baron von Humboldt und seinem Assistenten ist jede Unterstützung zu gewähren. Sie sind freundlich zu behandeln, haben Zugang zu jedem Platz und können auf allen Schiffen der Krone reisen. Nun müssen wir nur noch durch die englische Blockade. Wieso steht da Assistent? Das weiß ich nicht. Kann man das noch ändern? Bon plan. Das stellt man nicht in Frage. Damit macht man sich auf den Weg. Aufbruch mit der ersten Fregatte von La Coruña aus in die Tropen. Wind scharf von Westen, Seegang stark. Fühle mich frei wie nie, bin zum Glück niemals seekrank. Alles nur eine Willensfrage. Äußerster Konzentration. Und nur manchmal ab und an unterbrechend, um sich über die Reling zu beugen, stand er neben dem Kapitän und beobachtete ihn beim Navigieren. Bonpland, meinen Sextanten, rasch. Aber der Kapitän hat... Den Sextanten. Er rechnete. Gegen Mittag begann er den Kopf zu schütteln. Kapitän? Nachmittags um 4 legte er sein Gerät beiseite. Kapitän! Ja? Darf ich fragen, warum ihr so unexakt arbeitet? Ich mache das seit 30 Jahren. Bei allem Respekt, Kapitän, das erstaunt mich. Tut das doch nicht für die Mathematik. Man will übers Meer. Also fährt man so ungefähr den Breitengrad entlang. Irgendwann ist man da. Wie kann man nur leben, wenn Genauigkeit nichts bedeutet? Bestens kann man das. Übrigens, das ist ein freies Schiff. falls jemandem etwas nicht passt, darf er jederzeit von Bord. Wir gingen von Bord, aber nur um auf Teneriffa Furica aufzufrischen. Ja, Süßer. Wie wär's mit uns beiden? Na, nach. Komm, mein Hübscher. Dann mache ich dir schöne Liebe. So gerne. Bonflon? Das kommt nicht in Frage. Oh, aber Senior, seid nicht zu gestreng mit eurem Freund. Nicht? Humboldt wollte sich losreißen, doch der Ohrreif einer der Mädchen hatte sich in einer Spange von Humboldts Gehrock verfangen. Ich will das nicht. Humboldt wusste nicht, wohin mit seinen Händen. Oh, nun seid ihr gefangen. Dort ist ein Vulkan. Kein Grund zum Trödeln. Also engagierten wir einen Führer und stiegen hinauf. Das ist ja alles schön und gut, Bonflon. Aber wo bleibt das Pikante, das Ihnen vorhin nicht über die Lippen gehen wollte? Nun, halb verdurstet kamen wir an in den Gärten von Ottawa. Und trotz Humboldts Gebot, mir die Zeit nicht mit einem der Mädchen zu vertreiben, habe ich mich bei der ersten Gelegenheit unauffällig entfernt. Bonflon! Ich rannte hinter ihm her, das Hemd über die Schulter geworfen, die Hose auf dem Arm. Verzeihung! Wenn so etwas noch einmal vorfällt, betrachte ich unsere Zusammenarbeit als beendet. Also bitte! Manchmal überkommt es einen eben. Sie sind doch auch ein Mann. Denken Sie an Ihre Verlobte. Hab ich nicht. Der Mensch ist kein Tier. Manchmal doch. Habt ihr nie Kant gelesen? Ein Franzose liest keine Ausländer. Ich werde das nicht diskutieren. Noch einmal so etwas und unsere Wege trennen sich. Könnt ihr das akzeptieren? Großer Gott. Könnt ihr das akzeptieren? Einige Tage später überfuhr unser Schiff den Wendekreis. Bonplan, schaut nur. Klar gestochen die Punkte des südlichen Kreuzes. Die Sternbilder der neuen Hemisphäre. Und erst zum Teil in den Atlanten erfasst. Ihr schaut in den Himmel, während unser Schiff rückwärts fährt. Wir stecken in einem Molluskenschwarm. Ja, dann schnell, Bonplan. Fischt welche heraus. Ich fühle mich seltsam. Ich weiß nicht was, aber etwas ist hier nicht in Ordnung. Am nächsten Morgen brach Fieber aus. Unter Deck stank es erbärmlich. Nachts wimmerten die Kranken. Selbst an freier Luft roch es nach Erbrochen. Doktor, Sie haben doch sicher China-Rinde mit an Bord. Neumodisches Zeug. Aderlässe sind erprobt und wirksamer. Das wird euch der bedauernswerte Tropf sicher bestätigen, der vorhin verblutet ist. Während ich krank in meiner Koje lag, zerschnitt Humboldt unter dem Mikroskop zwei Mollusken, bestimmte viertelstündlich Luftdruck, Himmelsfarbe und Wassertemperatur, ließ alle 30 Minuten ein Senkblei hinab und trug die Ergebnisse in sein dickes Logbuch. Gerade jetzt darf man sich keine Schwäche erlauben. Arbeit hilft. Zahlen bannen Unordnung. Selbst die des Fiebers. Seid ihr selbst denn nicht wenigstens ein bisschen seekrank? Ich habe beschlossen, es zu ignorieren, also bemerke ich es nicht. Am nächsten Abend musste der erste Tote unter Wasser. Das beunruhigte Humboldt. Das Fieber durfte die Expedition nicht gefährden. Kapitän, ich habe entschieden, nicht bis Veracruz mitzufahren, sondern in 4 Tagen von Bord zu gehen. Seid ihr ein guter Schwimmer? Das ist nicht nötig. gegen 6 Uhr früh. In 3 Tagen werden wir Inseln sehen und einen Tag später das Festland erreichen. Ich habe es ausgerechnet. Gibt es gerade nichts zu zerschneiden? Wollt ihr euch an mir belustigen? Keineswegs. Nur an die Kluft zwischen Theorie und Praxis erinnern. Eure Berechnungen ehren. Aber das ist keine Schulaufgabe. Dies ist der Ozean. Niemand kann Strömungen und Winde vorhersagen. Land in Sicht! Am frühen Morgen des dritten Tages bildeten sich langsam die Umrisse einer Küste im Dunst. Trinidad. Wohl kaum. Sehen Sie, auf der Seekarte... Die ist nicht exakt. Die Entfernung zwischen altem und neuem Kontinent ist offenbar falsch eingeschätzt worden. Wenn es recht ist, werde ich morgen früh nach Terra Firma übersetzen. Noch im Boot begann Humboldt seinem Bruder zu schreiben. Helle Luft, warmer Wind, Kokosbäume, Flamingos. Es ist wunderbar. Ich weiß nicht, wann dies eintreffen wird, doch sieh zu, dass du es in die Zeitung bekommst. Die Welt soll von mir erfahren. Müsst mich sehr irren, wenn ich ihr gleichgültig bin. Damit sollte er ja wohl recht behalten. Und wir sind wieder an unserem Ausgangspunkt. Wer spricht von uns? Ja, dieses Schicksal ist uns wohl gemein. Jede Erinnerung meines Vaters hatte mit seiner Mutter zu tun, also meiner Großmutter. Ein Deutscher ist jemand, der nie krumm sitzt. Nur das? Reicht das denn schon, um ein Deutscher zu sein? Mhm. Auch die schwarzen Zeichen in den Büchern, welche zu den meisten Erwachsenen sprachen, nicht aber zu seiner Mutter und zu ihm, störten ihn. An einem Sonntagnachmittag ließ er sich von seinem Vater... Aber wie stehst du denn da, Junge? ...einige erklären. Das mit dem großen Balken ist das T. Das T? Das unten weit ausschwingende, das J. Das J. Hier der Halb und da der ganze Kreis. Das C und das O. Das C und das O. Die noch Unbekannten ergänzten sich ganz von allein. Plötzlich standen da Wörter... Und ein paar Stunden später konnte er lesen. Noch am selben Abend war er mit dem Buch, das übrigens langweilig war und immerzu von Christi Tränen und der Liebesreue des Sünderherzens redete, fertig. Mutter, Mutter, Mutter, komm, ich erkläre dir die Zeichen. Ach, Junge, lass gut sein. Niemand will den Verstand benutzen. Menschen wollen Ruhe. Sie wollen essen und schlafen und sie wollen, dass man nett zu ihnen ist. Denken wollen sie nicht. Der Lehrer hieß Büttner und prügelte gern. Zählt alle Zahlen von 1 bis 100 zusammen. Am liebsten stellte er Aufgaben, an denen die Schüler lange arbeiten mussten. Na los! Keine Maulaffen feil halten! Anfangen! Sofort! Und die trotzdem kaum ohne Fehler zu lösen waren, sodass es am Schluss einen Anlass gab, den Stock hervorzuholen. Gauß? Ich bin fertig. Das kann nicht sein. Das müsste Stunden dauern. 5050. Was soll das? Darum ist es doch gegangen. Eine Addition aller Zahlen von 1 bis 100. Richtig. 101 ergibt 101. 99 und 2 ergibt 101. 98 und 3 ergibt 101. Immer 101. Das kann man 50 Mal machen. Also 50 mal 101. Hm. 5050. Gott verdamme. Setz dich, Gauss. Halt den Mund. Und bleib nach dem Unterricht da. Gauss, gib mir dein Ehrenwort. Und zwar bei Gott, der alles sieht, dass du das alleine ausgerechnet hast. Mein Ehrenwort, bei Gott, der alles sieht. Hier, höhere Arithmetik. Ein Steckenpferd von mir. Nimm es mit nach Hause und sieh es durch. Aber vorsichtig. Eine geknickte Seite, ein Fleck und es setzt den Knüttel, dass der Herrgott gnaden möge. Am nächsten Tag gab mein Vater das Buch zurück. Hier. Was soll das, Gauss? Natürlich ist es schwierig. Aber so schnell gibt man doch nicht auf. Aber ich bin fertig. Es ist interessant gewesen. Ich möchte mich bedanken. Man darf mich nicht belügen. Das ist das schwierigste Lehrbuch deutscher Zunge. Niemand kann es an einem Tag studieren. Schon gar nicht ein Achtjähriger mit triefender Nase. Jetzt werde ich dich befragen. Eine halbe Stunde später sah er Vater mit leerer Miene an. Gauss, ich weiß, ich bin kein guter Lehrer. Ich habe weder eine Berufung noch besondere Fähigkeiten. Aber jetzt ist es soweit. Wenn du nicht aufs Gymnasium kommst, habe ich umsonst gelebt. Und nun auf ein letztes. Die höhere Schule enttäuschte Vater. Viel lernte man wirklich nicht. Etwas Latein, Rhetorik, Griechisch und Mathematik auf lachhaftem Niveau. Nun, Gauss, fällt dir das Lernen schwer? Mm-mm. Hüte dich. Warum? Stolz ist deine Todsünde. Mm-hmm. Vergiss das nie, dein Leben lang nicht. Wie klug man auch ist, man hat demütig zu bleiben. Warum? Verzeihung, ich habe wohl falsch verstanden. Nichts. Doch, doch, ich will das hören. Ich meine es rein theologisch, Herr Pastor. Gott hat einen geschaffen, wie man ist. Dann aber soll man sich ständig bei ihm dafür entschuldigen. Logisch ist das nicht. Ich vermute, etwas stimmt mit meinen Ohren nicht. Ich bin überzeugt, dass ich etwas missverstehe. Aber mir erscheint das wie eine mutwillige Verkehrung von Ursache und Wirkung. Unmöglich. Und das ließ sich der Pastor gefallen? Natürlich nicht. Vater bekam einen Freitisch bei Hofrat Zimmermann, einem Professor an der Göttinger Universität. Zimmermann war hager und leutselig, betrachtete Vater nie ohne eine höfliche Furcht und nahm ihn mit zu einer Audienz beim Herzog von Braunschweig. Eure Hoheit, Ihr Besuch. Ah, Professor Zimmermann. Und das ist also das kleine Genie. Herzog. Rechne was. Mit Verlaub, Hoheit, da liegt ein Missverständnis vor. Der junge Mann ist kein Rechenkünstler. Im Gegenteil, er ist nicht einmal sehr gut im Rechnen. Doch Mathematik hat, wie seine Hoheit natürlich weiß, nichts mit Additionskunst zu tun. Die vielen Kerzen. Mir ist heiß. Schwindelig. Reißt er sich etwas zusammen? Die Kerzen verbrauchen fast die gesamte Luft. Professor Lichtenberg hat Unrecht. Die Phlogiston-Hypothese ist unnötig. Es ist nicht der Lichtstoff, der brennt, sondern die Luft selbst. Sehen Sie, Hoheit, so ist er, der kleine Gauss. Vor 2 Wochen hat der Junge ganz auf sich gestellt, Bodes Gesetz der Planetenentfernungen abgeleitet. Und auch zur kalendarischen Arithmetik hat er Erstaunliches beigetragen. Seine Formel zur Berechnung des Osterdatums findet mittlerweile in ganz Deutschland Verwendung. Seine Leistungen in der Geometrie sind außerordentlich... Also wird jetzt nichts gerechnet? Leider, nein. Naja, er soll das Stipendium trotzdem haben und wiederkommen, wenn er etwas vorzeigen kann. Ich bin sehr für die Wissenschaft. Mein liebster Patensohn, der kleine Alexander, ist eben aufgebrochen, um in Südamerika Blumen zu suchen. Vielleicht züchtet man hier ja noch so einen Kerl, was? Übrigens, haben Sie schon gehört? Desrosiers ist in der Stadt. Pilatre Desrosiers? Der ist in einem Korb, welchen die Montgolfiers an einem mit Heißluft gefüllten Beutel befestigt hatten, 5,5 Meilen über Paris geflogen. Aber nun geht. Hoheit. Pilatre war mit eigenem Fluggerät und 2 Assistenten auf dem Weg nach Stockholm. Er hatte in einem billigen Gasthof übernachtet und wollte eben weiterziehen, als der Herzog von Braunschweig ihn um eine Vorführung bitten ließ. Ja, bitte? Monsieur Pilatre, darf ich mit euch fliegen? Mitfahren. Man sagt nicht fliegen, sondern fahren. So ist es Sitte unter Ballonleuten. Nein, natürlich kannst du nicht mitfahren. Das ist sonst nicht meine Art. Aber mein Name ist Gauss. Ich bin nicht unbekannt. Und in Kürze werde ich so große Entdeckungen machen wie Isaac Newton. Das sage ich nicht aus Eitelkeit, sondern weil die Zeit knapp und es nötig ist, dass ich an einem Flug teilnehme. Man sieht doch die Sterne von da oben besser, nicht wahr? Darauf kannst du wetten. Deshalb muss ich mit. Ich weiß viel über Sterne. Ihr könnt mich der schärfsten Prüfung unterziehen. Wer bringt denn dem kleinen Mann bei, so schön zu reden? Und, Monsieur? Na gut, wenn es um die Sterne geht. 601, 607, 613, 617, 619. Darf ich jetzt aufstehen? Nein, ich zähle Primzahlen. Das mache ich immer, wenn ich nervös bin. Noch nicht! Und jetzt! Ah! So sieht Gott die Welt! Mit welcher Kraft die Luft uns schüttelt. Und die Sonne. Warum so viel heller hier oben? Und der Raum selbst. Eine Gerade von jedem Punkt zu jedem. Von diesem Dach zu dieser Wolke, zur Sonne, zum Dach zurück. Aus Punkten Linien, aus Linien Flächen. Und aus Flächen Körper. Doch damit ist es nicht getan. Seine feine Biegung. Von hier oben ist sie fast zu sehen. Nie mehr hinab. Hinauf und weiter hinauf. Bis kein Land mehr unter uns ist. Eines Tages werden das Menschen erleben. Dann wird jeder fliegen, als sei es normal. Das Licht verändert sich. Aber dann werde ich tot sein. Ein paar letzte Flammen, dann keine Sonne mehr. Dann die Sterne. Drunten geht es nie so schnell. Wir sinken schon. Nein, noch nicht. Die Sterne. So viele von ihnen und jede Minute mehr. Jede eine sterbende Sonne. Womöglich gibt es eine Formel, die all ihre Bewegungen beschreibt. Jede Drehung, jedes Einzelnen und jeden. Vielleicht müsste man nur lange genug schauen. Gleich sind wir unten. Noch nicht, der Raum. Ich weiß es jetzt. Was denn? Dass alle parallelen Linien einander berühren. Fein. Parallelen gibt es auch in unseren Geschichten. Wie meinen? Humboldt erzählte mir davon in Neu-Andalusien. Welch ein Vollmond. Und so viel größer als zu Hause. Das erinnert mich an Braunschweig. Auf dem Heimweg von Professor Lichtenberg nach Hause sahen mein Bruder und ich eine zweite, nur wenig größere Silberscheibe neben dem gerade aufgegangenen Mond. Ein Heißluftballon. Pilatre de Rosier, der Mitarbeiter der Montgolfiers, weilte zu der Zeit im nahen Braunschweig. Die ganze Stadt redete davon. Bald würden alle Menschen in die Luft steigen. Braunschweig. Nach einem halben Jahr in Neu-Andalusien hatte Humboldt alles untersucht, was nicht Füße und Angst genug hatte, ihm davonzulaufen. Er hatte die Farbe des Himmels, die Temperatur der Blitze und die Schwere des nächtlichen Raureifs gemessen. Er hatte Vogelkot gekostet, die Erschütterungen der Erde erforscht und war in die Höhle der Toten gestiegen. Die Reise zur Chaimas-Mission führte durch dichten Wald. Bei jedem Schritt sahen wir unbekannte Pflanzen. Der Boden schien nicht genug Platz zu haben für so viel Bewuchs. In der Mission lebten getaufte Indianer in Selbstverwaltung. Unweit der Mission, in der Höhle der Nachtvögel, lebten die Toten. Ein Führer begleitete uns. Es war sicher eine der größten Höhlen des Kontinents. Ein 60 mal 90 Fuß großes Loch, durch das so viel Licht einfiel, dass man noch im Berginneren 150 Fuß weit auf Gras und unter Baumwipfeln ging. Dann erst mussten wir Fackeln anzünden. In der Dunkelheit lebten Vögel. Tausende Nester hingen wie Beutel an der Höhlendecke. Niemand weiß, wie sie sich orientieren. Drei Schuss, zwei Treffer. Ich packe sie ein. Gut, hier beginnt das Totenreich. Ich gehe nicht weiter. Ich verdoppele Ihren Lohn. Nein, dieser Platz ist nicht gut. Ich gehe keinen Schritt weiter. Und überhaupt, was hat man hier zu suchen? Der Mensch gehört ans Licht. Schön gesagt. Licht, das ist nicht Helligkeit, sondern Wissen. Er lässt uns im Stich. Abergläubige Tölpel, diese Indianer. Weiter. Aber wie sollen wir uns ohne ihn zurechtfinden? Hier verzweigt sich der Gang. Wir sollten uns trennen. Ausgeschlossen. Dann eben links. Wieso links? Also rechts. Aber warum rechts? Zum Teufel, jetzt wird es mir zu blöd. Interessant. Aufgedunsene Gewächse ohne Farbe. Fast formlos. Vorsicht, hier geht es steil bergab. Das Thermometer. Es wird immer wärmer. Mutter. Ich bezweifle, dass Professor Werner daran Freude hätte. Was machst du hier? Professor Werner? Abraham Werner. Umhang. Lehrt in Freiberg. Um den Hals geknotet. Kopf schief. Er behauptet, das Erdinnere sei kalt und fest. Mutter. Und Gebirge entstünden durch chemische Ausfällungen aus dem schrumpfenden Ozean der Urzeit. Du bist so geistesabwesend. Das Feuer der Vulkane käme nicht von tief innen. Lächelnd. Kinn und Nase so dünn. Wie an deinem letzten Tag. Es würde genährt von brennenden Kohlelagern und der Erdkern sei aus hartem Stein. Mutter, in Händen dein verbogener Regenschirm. Diese Lehre nennt sich Neptunismus. Und wir zum beiden Kirchen und 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mutter! Komm mal! Nichts. Dort hinten geht es weiter. Es ist genug. Aber tiefer im Berg gibt es wohl noch unbekannte Pflanzen. Besser zurück. Genug ist genug. Hola, Senor. Senor. Was machen Sie denn hier? Und bitte ziehen Sie sich doch wieder an. Haben Sie eine Botschaft? Senor, was ist eine Botschaft? Ja? Woher kommen Sie denn? Wer hat Sie geschickt? Ich heiße Ines. Schall. Haben Sie keine Angst, denn ihr vertrauen Sie mir. Oh, nehmen Sie vertrauen bitte Sie die Finger von meiner Hose. Ja, Senor Umbol. Schall. Nicht. Wenn nicht. Lassen Sie mich bloß. Geruchssinn. Dann Schall. Dieses Klicken. Lass los. Zurückgeworfen du, von den Wänden. Ich bin Beamter der preußischen Krone. Herrje, solches Herzklopfen. So orientieren sich diese Vögel. Da tut sich ja nicht viel, Senor. Gleich. Haben Sie Vertrauen, Senor? Haben Sie Vertrauen? Warum verstehst du denn nicht? Ich bin in der Hölle. Nein, Senor. Ja. Geh. Aber, Senor, das macht doch gar nichts. Ist meine Schuld. Ist meine Schuld. Ich fand ihn am Schreibtisch zwischen den Chronometern, dem Hygrometer, dem Thermometer und dem wieder zusammengebauten Sextant. Mit ins Auge geklemmter Lupe betrachtete er Palmenblätter. Ein interessanter Aufbau. Sehr bemerkenswert. Oh, Humboldt. Allmählich ist es Zeit zum Aufbruch. So plötzlich? Nach alten Berichten gibt es einen Kanal zwischen Orinoco und Amazonas. Europäische Geographen halten das für eine Legende, aber ich werde den Kanal finden und das Rätsel lösen. Ah, ein Kanal. Mir gefällt diese Einstellung nicht. Immer Klagen, immer Einwürfe. Ist etwas Enthusiasmus zu viel verlangt? Was ist denn geschehen? In Kürze erwartet man eine Sonnenfinsternis. Das ermöglicht die exakte astronomische Ortsbestimmung der Küstenstadt. Dann kann man ein Netz von Messpunkten bis zu den Enden des Kanals spannen. Aber der ist doch tief im Urwald. Ein großes Wort. Aber Urwald ist auch nur Wald. Die Natur spricht überall in derselben Sprache. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich will meinem Bruder schreiben. Ein schiefes, verwischtes 17-Eck. Über 2000 Jahre lang hat man mit Lineal und Zirkel regelmäßige Drei- und Fünfecke konstruiert. Das Quadrat zu konstruieren oder von einem Vieleck die Ecken zu verdoppeln, war kinderleicht. Wenn man ein Dreieck und ein Fünfeck kombinierte, bekam man ein 15-Eck. Mehr war nicht möglich gewesen. Und jetzt 17. Und ich ahne eine Methode, mit der man wird weitergehen können. Aber die muss ich noch finden. Gauss, um Himmels Willen, was ist mit Ihnen? Gar. Egal. Schauen Sie. Wie kann man nur so langsam denken? Das ist ein großer Moment. Hätten Sie ein Glas Wasser? Gauss, mir ist nach Beten zumute. Das muss gedruckt werden. Am besten unter dem Namen eines Professors. Es ist nicht üblich, dass Studenten schon publizieren. Frau Zimmermann stellt die neueste Methode zur Konstruktion des regelmäßigen 17-Ecks vor. Das passiert mir nicht nochmal. Die Göttinger Gelehrten anzeigen. Alexander von Humboldts Aufenthalt in Neu-Andalusien. Ein weißes Haus am Rand der Stadt. Abends kühlte man sich im Fluss. Frauen kamen häufig zu Besuch, damit man ihre Läuse zählte. Nackte Indianer in der Kapuzinermission. In Höhlen lebende Vögel, die mit ihren Stimmen sahen wie andere Wesen mit dem Augenlicht. Große Sonnenfinsternis. Aufbruch zum Orinoco. Wir brachen mit Maultieren in Richtung Orinoco auf. Um die Hauptstadt Caracas riesige Ebenen. Tausende Meilen weit, ohne Baum, Strauch oder Hügel. Die Tage gleichförmig und so heiß und so hell, dass es uns schien, wir gingen auf einem gleißenden Spiegel. Unser Schatten unter und der leere Himmel über uns. Als seien wir Reflexionen zweier Wesen aus einer anderen Welt. Sind Sie noch am Leben? Weiß ich auch nicht. Aber so oder so, was können wir tun? Also gingen wir weiter. Als wir wieder Bäume, Sümpfe und Gras sahen, wussten wir nicht mehr, wie lange unser Aufbruch her war. Wir kamen an einen Teich, ich zog mich aus und stieg hinein. Montblanc, ich komme! Montblanc, was in aller Welt? Schreibe dies mit tauber Hand. Elektrische Aale. Sie können Schläge ohne Berührung verteilen. Ihr Schlag erzeugt keine Funken, keine Anzeige auf dem Elektrometer, auch keine Abweichung der Magnetnadel. Er ist an nichts zu erkennen als am Schmerz, den er zufügt. Und der ist auch ungeheuerlich. Ich hinkte. Meine Hände waren gefühllos. Was für ein Glücksfall, dieser Aale. Welch ein Geschenk. Noch Tage nach den Schlägen tanzten Funken durch Humboldts Blickfeld, wenn er die Augen schloss. Lange blieben seine Knie so steif wie die eines alten Mannes. Guten Tag, die Herren. In San Fernando verkauften wir unsere Maultiere und erstanden ein breites Segelboot mit einem Holzverschlag. Lebensmittel für einen Monat und zuverlässige Gewehre. Kennen Sie den Kanal zwischen Orinoco und Amazonas? Natürlich. Ich habe ihn schon befahren. Ich auch. Aber es gibt ihn nicht. Alles eingerüstet. Wie auch immer. Ich will diesen Kanal vermessen und brauche erfahrene Ruderer. Was ist dabei zu gewinnen? Geld und Wissen. Geld ist besser als Wissen. Viel besser. Das Leben ist teuflisch kurz. Warum sollten wir es aufs Spiel setzen? Weil es kurz ist. Ich bin Julio. Der ist Gabriel. Wir sind gut, aber billig sind wir nicht. In Ordnung. Brav, großer, brav. Der gefällt mir. Offenbar hat er keinen Herrn. Ich nehme ihn mit. Das Boot ist zu klein. Von Hunden ist nicht die Rede gewesen. Er ist bissig. Und er riecht nicht gut. Man wird sich schon verstehen. Weiter südlich, wo die Leute irre sind und rückwärts sprechen, gibt es Zwerghunde mit Flügeln. Habe ich selbst gesehen. Ich auch. Aber jetzt sind sie ausgerottet. Gefressen von den sprechenden Fischen. Ich bestimme noch unsere Position, dann legen wir ab. Wieder einmal waren die Karten ungenau gewesen. Überall sahen wir Krokodile, die im Wasser schwammen wie Baumstämme, am Ufer dösten und die Mäuler aufrissen. Lianen berührten die Wasserfläche, Stämme neigten sich über den Fluss. Die Führer verteuten das Boot. Ich sammelte Pflanzen, Humboldt ging spazieren und dann kam um Haaresbreite einen Jaguar. Und nicht schießen! Ich kann das hier erlegen! Wir retten eine schöne Trophäe! Ablegen! Jetzt! Warum denn nicht? Der Jaguar hat mich gehen lassen. Im Boot kam ihm seine Furcht schon nicht mehr verständlich vor. Und er entschied, die Ereignisse im Tagebuch so zu beschreiben, wie sie sich hätten abspielen sollen. Sein Brief war 1,5 Jahre unterwegs. Nur Gott weiß, ob er noch lebt. Beeindruckend, dieser Kerl. Aber unsinniger. Als wäre die Wahrheit irgendwo und nicht hier. Oder als könnte man vor sich selbst davonlaufen. Bestanden. Summa cum laude. Natürlich. Und, Gauss, gibt es neue Pläne? Ich habe mich jetzt entschieden für die Mathematik. Für alles andere ist ja noch Zeit. Ich bin schließlich erst 19. Wenn man schon einmal auf der Welt sein muss, gefragt hat einen ja keiner, kann man auch versuchen, etwas zustande zu bringen. Ich habe eingesehen, dass ich in der Mathematik mehr leisten kann. Zum Beispiel die Lösung der Frage, was eine Zahl ist. Die Grundlegung der Arithmetik. Ein Lebenswerk. Mit etwas Glück werde ich in 5 Jahren fertig sein. Es gab immer mehr Moskitos. Für jeden, den man erschlug, gab es hunderte mehr. Unsere Gesichter bluteten ständig. Der Fluss duldet keine Menschen. Bevor Aguirre sich hierher aufgemacht hat, ist er bei Verstand gewesen. Erst hier ist ihm eingefallen, sich zum Imperator zu erklären. Ein verrückter Mörder, der erste Erforscher des Orinoco. Dieser traurige Mann hat gar nichts erforscht. Ebenso wenig erforscht ein Vogel die Luft oder ein Fisch das Wasser. Oder ein Deutscher den Humor. Nur ein Witz. Aber ein ungerechter. Ein Preuße kann sehr wohl lachen. Daran zweifle ich nicht. Dann ist es ja gut. Wir fuhren in den Orinoco ein. Der Strom war so breit, dass man glauben konnte, auf dem Meer zu treiben. Pulex penetrans. Der gewöhnliche Sandfloh. Ich werde ihn beschreiben, aber nicht einmal im Tagebuch werde ich andeuten, dass ich selbst befallen worden bin. Daran ist doch nichts Schlimmes. Ich habe viel über die Regeln des Ruhmes nachgedacht. Ein Mann, von dem bekannt ist, dass unter seinen Zehennägeln Flöhe gelebt haben, nimmt keiner mehr ernst. Das, was ich tue, erlaubt ist. Das quadratische Reziprozitätsgesetz ist abgeleitet, das Rätsel der Primzahlenfrequenz seiner Auflösung näher. Die ersten drei Sektionen habe ich beendet und ich bin schon beim Hauptteil. Dringe ich nicht zu tief ein? Auf dem Grund der Physik sind Regeln, auf dem Grund der Regeln Gesetze, auf deren Grund Zahlen. Wenn man diese scharf ins Auge fasst, erkennt man Verwandtschaften zwischen ihnen, Abstoßungen oder Anziehung. Einiges an ihrem Gefüge scheint unvollständig, seltsam, flüchtig entworfen und nicht nur einmal bin ich notdürftig kaschierten Fehlern begegnet, als hätte Gott sich Nachlässigkeiten erlaubt und gehofft, keiner würde sie bemerken. Dann kam der Tag, an dem mein Vater kein Geld mehr hatte. Da er nicht mehr studierte, war sein Stipendium abgelaufen. Dem Herzog hatte es nie gefallen, dass er nach Göttingen gegangen war. An eine Verlängerung war nicht zu denken. Es gibt Abhilfe. Man braucht einen tüchtigen jungen Mann, der bei der Landvermessung hilft. Was macht ihr hier? Nun, also, weißt du, es geht um Triangulation. Triangula was? Triangulation. Wenn man eine Seite und zwei Winkel eines Dreiecks kennt, kann man die anderen Seiten und den unbekannten Winkel bestimmen. Man wählt ein Dreieck irgendwo hier draußen auf Gottes Erde, misst die Seite, zu der man am leichtesten Zugang hat und bestimmt mit diesem Gerät die Winkel zum dritten Punkt. Das hier ist ein Theodolit. Den dreht man so und so hin und her. Dann fügt man eine Serie solcher Dreiecke aneinander. Ein preußischer Forscher tut genau das in diesem Moment in der neuen Welt. Aber eine Landschaft ist doch keine Fläche. Allerdings nicht. Ein Dreieck hat nur auf einer Fläche 180 Grad Winkelsumme, auf einer Kugel aber nicht. Damit steht und fällt doch alles. Ja, so. Um das auszugleichen, muss man die Dreiecke gewissermaßen nach der Messung zu unendlich kleiner Größe schrumpfen lassen. Eine einfache Differentialoperation. Allerdings in dieser Form. In dieser Form hat das noch keiner durchgeführt. Hallo? Wo bist du? Das Mädchen war verschwunden und er saß im Matsch. Ich würde mal sagen, das ist die Gaußsche Sonnenfinsternis. Ja, so kann man das deuten, sicher. Aber Landvermesser ist Ihr Vater ja wohl kaum geblieben. Nein, nur ein paar Wochen zog Vater noch mit den geodätischen Gerätschaften durchs Gelände. Johanna. Es scheint, als sei sie schon immer in meiner Nähe. Neben ihrer dummen und ständig kichernden Freundin Minna geht sie vor mir auf der Straße. Und mir ist, als verlangsamte allein mein Wunsch, dass sie zögern möge um ein weniges ihren Schritt. Oft antwortet sie, bevor ich zu Ende gesprochen habe. Ich denke da daran, sie zu umfassen und zu Boden zu ziehen und weiß genau, dass sie meine Gedanken kennt. Muss all diese Verstellung wirklich sein? Aber natürlich ist sie nötig. Wird je ein Tag kommen, an dem Menschen miteinander umgehen können, ohne zu lügen? Johanna, schnell! Was ist, Karl? Ich habe eben begriffen, wie jede Zahl sich als Summe dreier Dreieckszahlen darstellen lässt. Schnell, schreib es auf! Ich habe meinen Block vergessen! Er musste die Formel bis zur nächsten Gastwirtschaft, wo er dem Kellner einen Griffel aus der Hand riss und sie auf ein Stück Tischdecke schmierte, leise vor sich hin murmeln. N plus 3. 2x plus 1 zum Quadrat plus 2y plus 1 zum Quadrat plus 2z plus 1 zum Quadrat gleich 8n plus 3. Von da an verließ er die Wohnung nicht mehr. Lieber Karl, ich mache mir Sorgen. Wie geht es dir denn? Liebe Johanna, die Tage werden zu Abenden, die Abende zu Nächten, die sich in den frühen Stunden mit blassem Licht vollsaugen, bis wieder ein Tag beginnt, als sei das selbstverständlich. Aber das ist es nicht. Sterben lässt sich schnell. Ich muss mich beeilen. Zweimal hatte er Durchfall, dreimal Zahnweh und eines Nachts so heftige Schmerzen, dass er meinte, nun sei es soweit. Fertig. Gott gestatte es nicht. Das Ende sei hier. Disquisitiones arithmeticae. Das Manuskript. Hunderte eng beschriebener Seiten. Wie habe ich das leisten können? Du kannst dich an keine Inspiration, keine Erleuchtungen erinnern? Nein, nur an die Arbeit. Für den Druck musst du dir Geld von Zimmermann leihen. Der besitzt doch selbst fast nichts. Zimmermann soll an den Herzog schreiben. Der wird schon noch etwas Geld herausrücken. Dann könnten die Disquisitiones Arithmeticae erscheinen. Du bist Anfang 20. Und dein Lebenswerk ist getan. Wie lange ich auch noch da sein werde, ich könnte nichts Vergleichbares mehr zustande bringen. Johanna? Darf ich um deine Hand anhalten? Karl, es hat nichts mit dir zu tun. Bloß bezweifle ich, dass die Existenz an deiner Seite einem zuträglich sein kann. Ich habe den Verdacht, dass du Leben und Kraft aus den Menschen deiner Umgebung ziehst, wie die Erde von der Sonne und das Meer aus den Flüssen. Dass man in deiner Nähe zur Blässe und Halbwirklichkeit eines Gespensterdaseins verurteilt ist. Gut. Ich habe diese Entscheidung erwartet, wenn auch keine so gute Begründung. Dann fehlt jetzt nur mehr eins. Königsberg. Der gnädige Herr empfängt nicht. Mein Name ist Gauss. Ich war 20 Tage und Nächte unterwegs. Ich komme aus Göttingen. Der gnädige Herr empfängt nicht. Ich arbeite schon länger hier, als es irgendjemand für möglich hält. Und ich habe mich noch nie einer Anordnung widersetzt. Ich habe Empfehlungsbriefe von Zimmermann, Kästner, Lichtenberg und Pfaff. Hier. Ja, das sagen Sie alle. Ich bestehe darauf. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Besucher kommen und dass man sich zu schützen hat. Aber, und das muss ich in aller Klarheit sagen, ich bin nicht irgendwer. Ach, hey. Das ist der Professor. Wer sonst? Ein Exemplar der Disquisitiones. Leg das Buch bitte auf den Tisch. Verehrter Professor Kant, ich habe Ideen, die ich noch keinem habe mitteilen können. Mir scheint nämlich, dass der euklidische Raum eben nicht, wie es die Kritik der reinen Vernunft behauptet, durch die Form unserer Anschauung selbst und deshalb aller möglichen Erfahrungen vorgeschrieben ist, sondern vielmehr eine Fiktion, ein schöner Traum. Die Wahrheit ist sehr unheimlich. Der Satz, dass zwei gegebene Parallelen einander niemals berührten, ist nie beweisbar gewesen, nicht durch Euklid, nicht durch jemand anderen. Vielleicht gibt es aber gar keine Parallelen. Vielleicht lässt der Raum auch zu, dass man, hat man eine Linie und einen Punkt neben ihr, unendlich viele Parallelen durch diesen einen Punkt ziehen könnte. Nur eines ist sicher. Der Raum ist faltig, gekrümmt und sehr seltsam. Ich behaupte, dass ein Dreieck von genügender Größe, aufgespannt zwischen drei Sternen, dort draußen, bei genauer Messung, eine andere Winkelsumme hat als die erwarteten 180 Grad, sich also als sphärischer Körper erweisen wird. Eines Tages werden solche Messungen durchführbar sein. Doch ist das noch lange hin. Einstweilen benötige ich die Meinung des Einzigen, der mich nicht für verrückt halten kann, der mich verstehen muss. Die Meinung des Mannes, welcher die Welt mehr über Raum und Zeit gelehrt hat, als irgendein anderer. Wurst. Bitte. Der Lampe soll Wurst kaufen. Wurst und Sterne. Soll er auch kaufen. Aber Herr Professor. Ganz hat mich die Zivilität nicht verlassen, meine Herren. Der gnädige Herr ist müde. Ja. Wie schrecklich das Reisen ist. In der Kutsche eingeklemmt las er zum dritten Mal in der monatlichen Korrespondenz zur Beförderung von Erd- und Himmelskunde einen Artikel über einen rätselhaften Planeten. Im Teleskop Yazis war für ein paar Nächte ein Geisterplanet aufgetaucht und, bevor er seine Bahn hätte bestimmen können, wieder verschwunden. Natürlich kann man seine Bahn berechnen. Man muss bloß beim Näherungsverfahren von einer Ellipse statt einem Kreis ausgehen und sich dann etwas geschickter anstellen, als die Strohköpfe es getan haben. Wussten Sie eigentlich, dass mein Vater sich mit Curare umbringen wollte? Um Himmels Willen, warum denn? Als Vater zurück in Braunschweig war, schrieb er Johanna einen zweiten Antrag. Dann holte er ein Fläschchen Curare aus dem Giftschrank des Chemischen Instituts. Das hat Humboldt zusammen mit einer Sammlung von Gewächsen, Steinen und vollgeschriebenen Papieren über den Ozean geschickt. Ein Chemiker hat es von Berlin nach Göttingen gebracht. Seither stand es da. Keiner wusste, was man damit anfangen soll. Angeblich wirkte bereits eine kleine Dosis tödlich. Das kommt darauf an. Und euer Vater? Er rief einen Boten von der Straße, versiegelte den Brief und bezahlte mit seinem letzten Geld. Riecht nach nichts. Der Bote wird die Ablehnung bringen. Dann wird mein Tod ein neuer Schachzug im Spiel. Etwas, womit der Himmel nicht gerechnet hat. Man hat mich in die Welt geschickt mit einem Verstand, der fast alles Menschliche unmöglich macht. In eine Zeit, da jede Unternehmung noch schwer, anstrengend und schmutzig ist. Die andere Möglichkeit? Jahre in Mittelmäßigkeit. Langsames Verkümmern aller Fähigkeiten bis hin zur Schwäche des Alters. Nein. Herein! Die Antwort. Auf Wiedersehen. Das jüngste Gericht, dass so etwas veranstaltet werden würde. Nein. Angeklagte können sich verteidigen. Manche Gegenfragen werden Gott nicht angenehm sein. Selbst bei Raum und Zeit ist geschlammt worden. Falls man mich vor Gericht stellt, gedenke ich, ein paar Dinge zur Sprache zu bringen. Tatsächlich völlig geruchlos. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe etwas übersehen. Johanna hat zugesagt. Unglaublich. Da wäre Humboldt fast indirekt für den Tod ihres Vaters verantwortlich geworden. Vielleicht ein guter Moment, Bonpland, mir etwas mehr von diesem Teufelszeug zu erzählen. Ein vom Schweigen blöd gewordener Missionar begrüßte uns stotternd. Die Menschen waren nackt und bunt gefärbt. Einige hatten sich Schrecke auf die Körper gemalt, andere Uniformen, die sie selbst nie gesehen haben konnten. Doch Humboldts Miene hellte sich auf, als er erfuhr, dass an diesem Ort Curare angefertigt wurde. Man schabt Zweige, zerreibt Rinde auf einem Stein, füllt vorsichtig den Saft in einen Bananenblatttrichter. Auf den Trichter kommt es an. Man dampft den Stoff in einem Tongefäß ab, fügt eingedickten Blätteraufguss hinzu. Aufpassen, selbst das Hinschauen ist gefährlich. Und fertig ist das stärkste Gift dieser und jeder anderen Welt. Damit kann man Engel töten. Kann man es trinken? Man trägt es auf Pfeile auf. Es zu trinken hat noch keiner versucht. Man ist ja nicht wahnsinnig. Aber die getöteten Tiere, kann man sofort essen? Ja, das kann man. Das ist der Sinn der Sache. Humboldt betrachtete seinen Zeigefinger. Dann steckte er ihn in die Schüssel und leckte ihn ab. Nein! Nun, keine Sorge. Mein Finger ist heil und meine Mundhöhle auch. Wenn man keine Wunden hat, muss der Stoff verträglich sein. Die Substanz muss erforscht werden. Ich habe es also zu riskieren. Übrigens, ich bitte um Verzeihung. Mir ist ein wenig schwach zumute. Er sank auf die Knie, blieb eine Weile auf der Erde sitzen, rieb sich die Stirn und summte leise vor sich hin. Dann stand er behutsam auf und kaufte dem Meister alle Vorräte ab. Lieber Bruder, wir haben... Lieber Bruder, wir wissen nun, wie Curare angefertigt wird. Gemeinsam haben wir nachgewiesen, dass man eine erstaunliche Menge durch den Mund zu sich nehmen kann, ohne Schlimmeres zu erleiden als ein wenig Schwindel und optische Chimären, das einem aber schon bei einem winzigen Quantum eingetropft ins Blut die Sinne schwinden. Vermessung der Welt. Nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Kehlmann. Erster Teil. Es sprachen Humboldt, Michael Rotschopf, Gauss, Udo Schenk, Bonpland, Jens Wawritschek, Eugen, Patrick Güldenberg. In weiteren Rollen Christoph Banzer, Rolf Becker, Sandra Borgmann, Traugott Bure, Alexander Geringas, Konstantin Graudus, Hannes Hellmann, Lutz Herkengrath, Hedi Kriegeskotte, Dietmar Müß, Jörg Petzold, Werner Rehm, Wolf-Dietrich Sprenger, Viktoria von Trautmannsdorf, Anton und Nina Weniger und viele andere. Komposition und Musikaufnahmen Claudio Puntini. Musikalische Ausführung Sepia Sonic. Mit Claudio Puntini, Klarinetten, Sisport und Toys, Insa Rudolf, Gesang, Samuel Rohrer, Schlagzeug und Toys, Kim Evert, Gitarren und Toys und Flavio Puntini, Flöten. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Christian Alpen. Regieassistenz Katrin Albinus. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 2007. Dramaturgie und Redaktion Norbert Schäffer.